Lass die Musik, sie lenkt ab. Sie lenkt ab und guckt mal, was in der Musikszene los ist. Wo ich unterwegs war, ich habe so viele Sachen gesehen, schlimme Sachen. Kleine Mädchen rennen den Musikern hinterher, verlassen ihr Haus. Muslimische Mädchen, wallahi, muslimische Frauen gehen raus und machen so viele schlimme Sachen mit vielen Männern. Allah soll mich nie wieder dort zurücklassen. Nie wieder will ich dort zurückgehen. Und keiner soll in diese Szene reingehen. Und die drinnen sind, inshallah, er holt die raus. Amen. Amen.